have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid. Die nächsten Minuten hier, um euch neue Musik um die Ohren hauen, zu lassen. Ja, herzlich willkommen. Das gerade eben waren God is an Astronaut. Die Band um Pat O'Donnell, der früher mal bei den Fountainheads mitgemacht hat. So eine Band aus den 80er Jahren, die einigen vielleicht bekannt sein könnte. God is an Astronaut bringt demnächst mit Origins ihr inzwischen schon 7. Studioalbum raus. Davon war der Track Spiral Code zu hören. Heute beim Sunday Service gibt es Musik unter anderem von Nico Case, Mum sind dabei, Julia Holter, außerdem Musik von Braids und von dem National Jazz Trio of Scotland, also ein Projekt von Bill Wells. Aber erstmal hier ruhige Gitarren Klänge mit dem Grey Reverend. Come in the wave of my walk and vanish from the time you keep me hanging on. In a dream, lost in reality, I feel no shame, it's all the same to me. Go home, settle the debt, oh, 'cause I was wrong about the long, winding road. When you bleed, open your arms to me. I feel no pain, it's just the fate I need. When you see the life is not for everyone, it's easy on the eyes, but you are not the only. Never need a bridge to cross my mind again. Take it slow, always the last to know. Just shut your eyes and try to find a way. Das war Grey Reverend mit seinem Track Only One. Grey Reverend, das ist ein gewisser L.D. Brown. Der kommt aus den USA, aus Philadelphia und ist dann irgendwann nach New York gezogen, hat dort Jason Swinscone vom Cinematic Orchestra kennengelernt und seitdem ist er auch Mitglied von dieser Band, hat vorher auch in einigen so anderen eigenen Projekten mitgespielt, da er so Jazz und Blues kennengelernt und inzwischen macht er mit A Hero's Lie sehr, sehr schöne Musik. Sein zweites Album ist das. Klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus, weiß ich nicht, natürlich irgendwie so ein Tick Nick Drake, ein bisschen José González. Auf jeden Fall schönste reduzierte Singer-Songwriter-Musik. Weniger reduziert, sondern eher auf die 12 hauen die Arctic Monkeys. Ihr kommendes Album wird heißen AM. Hier schon mal ihr Track Why'd You Only Call Me When You're High. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my to listen, more I get through the gears, incapable of making all right decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you reply. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And you only call me when you're high. Das fragen sich hier die Arctic Monkeys. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn englische Bands, vor allen Dingen englische Bands, die immer ziemlich stark gehypt werden in der dortigen Presse, nach einem ziemlich guten, grandiosen ersten Album dann das zweite, dritte, vierte, fünfte rausbringen. In der Regel werden die Alben von Platte zu Platte schlechter. Da kann man wirklich ziemlich viele Bands über einen Kamm scheren. Die Arctic Monkeys gehören dazu. Block Party, Maximo Park, alles Bands, die grandiose erste Platten veröffentlicht haben und dann leider nicht mehr an diesem anschließen konnten. Auch Franz Ferdinand gehörten irgendwie dazu. Ihr erstes Werk damals ganz, ganz grandios und dann ging es bergab, was die Qualität der Platten anging. Aber jetzt gibt es eine neue von ihnen, Right Thoughts, Right Words, Right Action, und die ist wirklich fast genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als ihr Debütalbum damals. Hier kommen Franz Ferdinand mit Stand on the Horizon und ein gutes Beispiel dafür, dass eine Band dann doch nochmal wieder die Kurve kriegen kann. How can I tell you I was wrong? How can I tell you I was wrong? When I am the proudest man ever born, I stand on the horizon. Everything's cold on the light of the horizon. won't you come to me, baby? Nazi singing. Won't you come to me? Nazi singing. Won't you come to me, baby? Nazi. Won't you come to me? Das waren Franz Ferdinand, unsere Fab Four aus Glasgow in diesem Fall. Stand on the Horizon, der Track vom neuesten Album Right Thoughts, Right Words, Right Action. Und ganz ehrlich, die Songs darauf kommen problemlos an die ersten Singles ran bezüglich der Qualität. Sie klingen frisch und unverbraucht, poppig und tanzbar und nicht mehr so verkopft und durchdekliniert, wie Franz Ferdinand in der jüngeren Vergangenheit geklungen haben. Der zweite Frühling also für Franz Ferdinand. Der Herbst wird ziemlich spannend, was neue Platten angeht. Auch die Tindersticks werden was Neues veröffentlichen. Das Ganze zum 20-jährigen Jubiläum, denn vor exakt 20 Jahren erschien das Debütalbum der Band um Stuart Staples. Und Across Six Leap Years wird das Werk, das neue von denen heißen. Neu in Anführungsstrichen, weil da drauf Tracks sind, die man teilweise schon kennt, in anderen Arrangements schon mal hier und da veröffentlicht wurden. Auch die erste Single daraus, If You're Looking for a Way Out, gab es schon mal auf dem 99er Album Simple Pleasure zu hören, hier bei einer neuen Version, die Tindersticks. Love is fading, babe. I can see it in your eyes. Your kisses taste the same, but it's just as sweet. Guys, ain't that just like you to worry about me when we promise to be honest, love each other for all eternity. If you're looking far away out, I won't stand in your way. If you're looking far away out, don't stop for the tears and cry, they'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away. Stop pretending, please baby, now stop pretending, stop pretending, stop pretending, please baby, now stop pretending, stop pretending. Well, won't you tell me what's in your heart? Die Tindersticks hörten wir. Ihr Track hieß If You're Looking for a Way Out. Alte Tracks nochmal neu aufbereitet. Das Ganze dann auf dem kommenden Album Across Six Leap Years erscheint im Oktober zu hören. Vor vielen, vielen Jahren, ich schätze mal so 15 bis 20 ist es her, da war Space Pop das Ding der Stunde. Drones und Popmusik irgendwie vermischt mit viel Psychedelic und Sphärik dabei. Eine der Bands, die eher in der ersten Stunde dabei waren, waren Füchser, also Füchser geschrieben, aber Fuchsia ausgesprochen von den Amerikanern. Die Band kommt aus Detroit, wurde von Randall Nyman gegründet, der auch damals noch bei Windy and Carl mitmachte, auch einer von diesen Space Rock Bands. Und Ryan Anderson war der zweite der Gründungsmitglieder. Es gab mal eine ziemlich lange Auszeit bei Füchser. Ich glaube, bestimmt 10 Jahre lang gab es da nichts mehr zu hören. Jetzt kommt mit Double D eine neue Platte raus und natürlich klingt es immer noch so ein bisschen spacig, aber den Rock-Status haben sie dann doch leicht abgelegt. Hier kommen Füchser mit Shout Out Loud. Laut. Das waren Füchser oder wie gesagt Fuchsia, wie die Amis dazu sagen, wie ich mal gehört habe. Ich finde Füchser irgendwie netter. Außerdem wisst ihr, wenn ich Füchser sage, auch wie ihr das Ganze findet im Plattenladen eures Vertrauens natürlich unter F. Und das Ganze eben, wie gesagt, vom Album Dirty D. Die ersten Singles, die ersten Tracks damals von Füchser waren ganz, ganz, ganz, ganz großartig. Inzwischen sind sie auch so ein bisschen in die Beliebigkeit geraten. Aber na klar, wenn man seit 94 Musik macht, kann man nicht immer einen ganz, ganz hohen Standard halten. Vor allem nicht, wenn man, glaube ich, Musik auch noch nebenbei macht und hauptsächlich wahrscheinlich irgendwo arbeitet, um sein Geld zu verdienen. Julia Holter als nächstes kommt aus Los Angeles, hat mit Loud City Song gerade eben eine neue Platte veröffentlicht. Ihr drittes Album, glaube ich, ist dieses. Und ich muss wieder ein bisschen reinhören, habe ein bisschen gebraucht, um in die Tracks reinzukommen, aber einige sind wirklich ganz, ganz großartig, wie dieser hier zum Beispiel, Julia Holter mit Maxim's One. Hearts in diamonds. hört den Sunday Service und das gerade eben waren Junip mit ihrem Track Walking Lightly, nicht im Original, sondern im Remix von John Roberts, ein in Berlin ansässiger Elektro-Produzent und DJ, der tolle Platten rausgebracht hat. Vor kurzem Gas mit Fans ist sein neuestes Album. 2010, 2011 hat er Glass Aids rausgebracht, auch eine ganz, ganz große Platte, beide bei Smallville, einem Hamburger Label, erschienen. Und der hat sich neben anderen Künstlern an dem Track Walking Lightly gemacht, das Ganze veröffentlicht als EP, pünktlich zur Tour, auf der Junip jetzt kommen werden und teilweise auch schon sind. Und weitere Remixe darauf sind von Tobacco, von Torokogorot und noch von einigen anderen. Wir bleiben beim Thema Remixe. Me Succeeds, ein sympathisches Trio aus Hamburg, haben vor gut anderthalb Jahren mit Rongo Rongo eine Platte veröffentlicht, die es jetzt im Remix gibt. Das Ganze nennt sich dann Rongo Rongo Remixed. Und da drauf sind Künstler wie Ab Auper, zum Beispiel auch Iron Curtis, beide vom Mirau Label. Wir hören hier einen Mix von On Stop Off. Da verbergen sich die Boys vom Nice New Outfit, auch ein Trio aus Hamburg. Das passt also ganz gut. Sie remixen That's Why I Cast a Shadow. Yeah. Tja, da haben die Jungs von Nice New Outfit wirklich ganze Arbeit geleistet. That's Why I Cast a Shadow in On Stop Off Remix. Das Ganze war im Original von Me Succeeds und ist zu hören, nachzuhören auf dem Rongo Rongo Remixed Album, gerade eben frisch erschienen. Wir bleiben in Hamburg, Me Succeeds als auch Nice New Outfit kommen ja beide aus Hamburg. Auch der nächste Künstler hat hier seine Zelte aufgeschlagen. Thees Uhlmann kennt ihr alle als Mitbegründer vom Grand Hotel Van Cleef, als Musiker bei Tomte, natürlich auch als Solokünstler, als Thees Uhlmann himself. Er hat gerade eben seine zweite Platte veröffentlicht. Davon der Track, der mich so ein bisschen an Spanish Bombs von The Clash erinnert, zumindest was den Titel betrifft, Die Bomben meiner Stadt. Die Bomben meiner Stadt machen Boom, Boom, Boom. Ich stehe auf dem Parkdeck und schau mich nicht mal um. Die Tauben und die Guten steigen in den Himmel auf. Die einen können nicht hören und die anderen haben's nicht drauf. Ich habe Jesus heute früh auf einer Parkbank noch gesehen. Er sang Songs und AC/DC, während die Leute um ihn stehen. Ich fragte, welcher Weg zur Hölle führt, gab ihm 50 Cent. Er sah mich an und sagte, ich hab seit Tagen nicht gepennt. Davon rechts an der Autobahn, dann immer nur bergab. Aber wie ist nochmal mein Name und wie heißt diese Stadt? Und die Bomben meiner Stadt machen Boom, Boom, Boom. Und die Bomben meiner Stadt machen Boom. Staaten machen Boom, Boom, Boom. Und vor der Apokalypse zieh ich mich erstmal um. Man will ja nach was aussehen, wenn man vor den Schöpfer tritt. Weißes T-Shirt, Lederjacke und die Blue Jeans knackt im Schritt. Das ist ja auch kein Wunder, denn jünger wird hier keiner. Und wenn hier einer Wunder macht, ist das immer noch der Schreiner. Für dich immer noch Zimmermann, schreit Jesus mir ins Ohr. Früher war es einfach oder kommt mir das nur so vor? Es ist immer genau dasselbe, da kannst du gar nichts tun. Und die Bomben meiner Stadt machen Boom, Boom, Boom. Die Bomben meiner Stadt machen Boom. Und die Bomben meiner Stadt machen Boom, Boom, Boom. Die Bomben meiner Stadt. Kann ich mir auch ganz gut im Remix vorstellen. Mal gucken, ob sich da jemand rantraut. Das Ganze von Thees Uhlmann von seinem neuesten Album Nummer 2 einfach nur betitelt. Und ja, ist ja auch, glaube ich, ziemlich präsent in den Feuilletons. Gerade Thees Uhlmann, wahrscheinlich einer der, was soll ich sagen, bekanntesten, wahrscheinlich nicht, aber dann doch schon, ich werde das richtige Wort nicht ein, egal. Aufstrebendsten Künstler vielleicht, er ist ja schon relativ aufgestreben, aber egal. Weiter geht es mit Musik von Moby. Sein neues Album Innocence erscheint Ende September und für diesen Track hier hat er sich im Duett ins Studio geholt. Wayne Coyne von den Flaming Lips. Hier kommt Moby mit The Perfect Life. Open up when you have me in Ja, das war also Moby mit The Perfect Life. Wenn ich ehrlich bin, auch Wayne Coyne kann diesen Song nicht retten, auch wenn vielleicht so ein ganz, ganz leicht nach Flaming Lips überkandidelt klingt. Moby ist dann vielleicht doch zu präsent mit seiner Überproduktion hier. Quest ist ein Künstler aus London, der vor kurzem gerade mit Bobby Womack auf Tour war und ansonsten auch mit Damon Albarn oder mit Mika Chu zusammengearbeitet hat, aber seinen Ritterschlag bekam er, indem Kanye West ihn gesampelt hat. Jetzt gibt's demnächst im Oktober mit Ilp das neue Album von Quest, daraus schon mal für euch der Track 63. Sitting there Boys hörten wir mit einem Track, der nicht 36 hieß, sondern nicht 63 hieß man nicht, sondern 36. Mit den Zahlen im Englischen verdrehe ich es ganz gerne mal. Das ist wie meine Rechts-Links-Schwäche, die ich schon damals in der Fahrschule immer hatte. Also 36 gerade, der Track von Quest. Das Ganze vom Album Ilp kommt raus am 11. Oktober. Volcano Choir ist die neue Band von Justin Vernon. Die kennt ihr alle von Bon Iver. Da gibt es gerade so eine kleine Auszeit, aber keine Angst, denn Volcano Choir macht da mindestens genauso schöne Musik. Repay heißt da das Debütalbum, wo er mit den Boys von Collections of Colonies of Bees musiziert, die eigentlich eher so eine Post-Rock-Band sind, aber hier sich ganz wundervoll einfügen in die schöne Stimme von Justin Vernon. Hier kommt der Track By Gun von Volcano Choir. Others' hearts, and the lamb is to life.